إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Liebe Geschwister und herzlich willkommen in unserer neuen Unterrichtsreihe der Aqida. Nun, bevor wir anfangen, darüber zu sprechen, über die Aqida zu sprechen, wollen wir erstmal uns ein paar Hadithe anschauen, warum ich überhaupt mir Wissen aneignen sollte. Was sind die Vorzüge des Wissens? Wovon kann ich davon profitieren? Habe ich davon Nutzen? Soll ich überhaupt was lernen? Muss ich was lernen? Also nicht jeder von uns muss ein Gelehrter werden, aber jeder sollte eine bestimmte Grundlage lernen. Genauso möchte ich heute auch über die Wichtigkeit und die Vorzüglichkeit dieser Sitzungen mit euch sprechen. Wie schön es ist und welchen Vorteil es hat, wenn wir so zusammenkommen und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnen. Und dann inshallah will ich ganz kurz auf Aqida eingehen, was das überhaupt ist. Ist das notwendig? Müssen wir das lernen? Oder brauchen wir das überhaupt gar nicht? So werden wir inshallah eine Einführung machen. Wissen ist sprachlich gesehen das Gegenteil von Unwissen. Ist klar. Und wenn wir im Duden schauen, dann sagt er, Gesamtheit der Kenntnisse, die jemand auf einem bestimmten Gebiet hat. Also diese Gesamtheit, dieses ganze, er sagt, Wissen ist die Gesamtheit der Kenntnisse, die jemand auf einem bestimmten Gebiet hat. Also Kenntnis, das Wissen von etwas. Das Wissen ist klar, tiefgründig und breiter, als wenn jemand etwas weiß. Haben wir Probleme? Wissen im Islam und ihre Vorzüge. Allah subhanahu wa ta'ala hat als erstes Wort was offenbart? Iqra. Lies. Lies beinhaltet automatisch lerne. Schau, weil wenn du etwas liest, dann lernst du etwas. Sei es nur eine Zeitung, sei es nur ein Bericht, sei egal was du liest, beinhaltet automatisch, dass du daraus lernst und dass dieses Wissen zu dir kommt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, fa'alam annahu la ilaha illahu. Er sagt, fa'alam, wisse, dass es keinen Gott gibt außer ihm. Wisse, nicht denke, nicht überlege, sondern wisse, hol dir das Wissen von la ilaha illallah. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilm darajat. Allah subhanahu wa ta'ala erhöht jene, die glauben, und denen das Wissen gegeben wurde, um Rangstufen im Diesseits und im Jenseits. Jemand, der Wissen hat, Allah subhanahu wa ta'ala sagt über ihn, dass er ihn erhöht im Diesseits und im Jenseits. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Allah fürchten von seinen Dienern nur die Gelehrten. Heißt es, dass nur die Gelehrten sich Allah fürchten? Nein. Aber sie haben die meiste Furcht. Sie fürchten Allah subhanahu wa ta'ala richtig. Denn sie verstehen, was bedeutet Furcht. Sie verstehen diese Angst. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Fadlul ilm khayrum min fadlil ibad. Er sagt, dass die Vorzüglichkeit von Wissen ist besser als die Vorzüglichkeit der Ibadah. Also wenn du etwas weißt oder wenn du etwas hingehst, um zu lernen, ist besser, als wenn du zwei freiwillige Raka betest zum Beispiel. Ja? Wenn du sagst, okay, ich habe jetzt zwei Stunden Zeit und ich lerne da etwas über meine Religion, die mir hilft, besser zu werden, die mir hilft, gottesfürchtiger zu werden, die mir hilft, Allah subhanahu wa ta'ala besser zu verstehen, Religion besser zu verstehen, dann ist es besser, als du in diesen zwei Stunden gebetet hättest. Durchgehend. Und wir kennen alle den Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer einen Weg einschlägt, um Wissen sich anzueignen, dem wird Allah den Weg zum Paradies leicht machen. Dann sagt er weiter sallallahu alaihi wasallam, die Engel schlagen ihre Flügel aus Zufriedenheit über den Studenten des Wissens. Die Engel schlagen ihre Flügel aus Zufriedenheit über den Studenten des Wissens. Ja, die Engel kommen, wenn du am Lernen bist, jetzt du bist am Lernen, die Engel kommen und legen den Flügel aus Zufriedenheit, ja, über den Studenten des Wissens. Die Bewohner der Himmel und der Erde, ja sogar die Fische im Wasser, bitten für ihn um Vergebung. Für wen? Für denjenigen, der sich Wissen aneignet. Die Bewohner der Himmel, die Engel und der Erde, die Engel, die Djinn und die Menschen und alles, was es gibt. Und sogar die Fische im Wasser bitten für denjenigen, der sich Wissen eineignet, um Vergebung. Die sagen, ja Allah, verzeih ihm. Ja Allah, vergib ihm. Ja Allah, verzeih ihm. Dann sagt er, der Vorzug des gelehrten Mannes gegenüber demjenigen oder gegenüber dem demütigen Diener ist wie der des Mondes gegenüber der Rest der Sterne. Also jemand, der Wissen hat, ist so wie der Mond gegenüber demjenigen, der kein Wissen hat, obwohl er demütig ist. Er hat Khushu im Gebet und gibt sich Mühe, aber er hat kein Wissen, ist wie der Mond zum Vergleich zu den Sternen. Ja. Wenn der Mond scheint, was guckst du, die Sterne oder den Mond? Der Mond, du sagst, weil der Mond bringt dir das Licht. Der Mond, wenn der Mond nicht scheint, dann ist deine Nacht dunkel. Aber wenn sie scheint, dann ist deine Nacht hell und du findest deinen Weg. Die Gelehrten sind die Erben der Propheten, sagt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam. Die Gelehrten sind die Erben der Propheten, die weder Dinar oder Dirham hinterlassen haben. Die Propheten haben kein Geld hinterlassen, kein Cent, kein Euro, kein Dollar hinterlassen, kein Gold, kein Silber hinterlassen. Sie haben nur Wissen hinterlassen, sondern nur Wissen. Und derjenige, der das erwerbt, hat wahrlich Glück in Hülle und Fülle erworben, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Derjenige, der Wissen sich erwerbt, das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam hinterlassen hat, wer dieses Wissen bekommt, der hat Glückseligkeit, der hat Glück und Freude in Hülle und Fülle. Also ohne Ende. Dir wird es immer gut gehen. Dir wird es immer gut gehen, subhanallah. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Talabul ilm farida ala kulli muslim. Er sagt, das Wissen sich anzueignen, ist eine Pflicht für jeden Muslim. Ja, und damit ist natürlich die Pflicht der Grundlagen gemeint. Du brauchst kein Gelehrter zu werden. Du musst jetzt nicht, jeder muss nicht von uns Fiqh und Hadith und Tafsir studieren. Nein. Diese Grundlagen, die dich dazu bringen, dein Dien, dein Herrscher, dein Schöpfer richtig anzubeten, ist Pflicht für jeden Muslim. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفَرُوا كَافَةً وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفَرُوا كَافَةً. Also es gehört sich den Muslimen nicht, wenn Jihad-Zeit ist, aber man hört heutzutage ist aktuell diese Themen, Jihad, wenn Jihad-Zeit ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, es gehört sich nicht den Muslimen, den Gläubigen, alle zusammen rauszugehen in den Krieg. Warum? Er sagt, فَلَوْلَا نَفَرٌ مِّن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ. Ja? Auf dass eine kleine Gruppe von ihnen geht, wohin? Um Jihad? Nein, geht, um Wissen sich anzueignen und dann zurückzukommen, um ihre Leute bis beizubringen und sie zu warnen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, مَنْ يُرِدِ اللَّهُ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. Wem Allah etwas Gutes will, den gibt er Wissen in der Religion. Und die Gelehrten sagen als Umkehrschluss, wem Allah etwas Schlechtes will, den gibt er kein Wissen. Oder den gibt er sogar mehr in seiner Unwissenheit. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala will jetzt Gutes für euch, liebe Brüder und liebe Schwestern. Allah subhanahu wa ta'ala hat euch auserwählt, um euch Gutes zu geben. Denn er will Gutes für euch, subhanallah. Damit ihr euch Wissen aneignet. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt über jene, die sich nicht Wissen aneignen, sondern beschäftigt sind mit dem Diesseits, sondern beschäftigt sind mit dem diesseitigen Wissen. Er sagt, sie wissen viel über das diesseitige Leben, über das Offenkundige. Ja? Doch aber, wenn es um das Jenseits geht, sind sie unachtsam. Sie vernachlässigen das. Sie sagen, ja, ich bin noch nicht da. Ich bin hier. Ich weiß nicht mal, ob das richtig gibt. Ich mache erstmal hier, ich lerne hier, ich will mir Kapital aneignen, ich will mir alles aufbauen. Und er ist unachtsam gegenüber dem, was beständig ist. Subhanallah. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا in Surah Taha. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wir sollen sagen, O mein Herr, mehre mir mein Wissen. Rabbi zidni ilma. O Allah, O mein Herr, O mein Schöpfer, mehre mir das Wissen. Gib mir mehr Wissen. Warum? Damit es mir besser geht im Diesseits und im Jenseits. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Inna hadha al-ilm din. Inna hadha al-ilm din. Er sagt, das Wissen, dieses Wissen ist Religion. Ist deine Religion. Nicht nur Religion, weil Din bedeutet nicht nur Religion, spirituell, sondern eine Lebensart. Er sagt, dieses Wissen ist eine Lebensart. فَانْذُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ. Er sagt, schaut, von wem ihr eure Religion lernt. Schaut, von wem ihr lernt, wie ihr zu leben habt im Diesseits. Auf das ihr im Jenseits euch gut geht. Und Ali ibn Abi Talib sagt, كفى بالعلم شرفا يدعيه من ليس بأهله. Er sagt, es genügt dem Wissen als Ehre, dass die Leute, die kein Wissen haben, sich davon bezeichnen, sagen, ich bin von denen, ich bin von den Leuten des Wissens. Er sagt, es reicht als Ehre, wenn jemand, der unwissend ist, sagt, ich bin von dem Wissen. وكفى بالجهل عارا أن يتبرع منه من هو فيه. Er sagt, es reicht für jemanden, oder es reicht für die Unwissenheit genug als Schande, jemand, der unwissend ist und er sagt, ich bin nicht unwissend. Schaut mal diese Gegensätze. Wissen, unwissend. Subhanallah. Sheikh Fawzan sagt, إن الأصل في الإنسان هو الظلم والجهل. Er sagt, die Grundlage der Menschen, der sein Asl, seine Grundlage ist, Zulm zu machen, also Schaden zuzufügen und unwissend zu sein. Er sagt, إلا من زكاه الله بالعدل الذي يمنع من الظلم. Außer demjenigen, den Allah gereinigt hat durch Gerechtigkeit, dass diese Gerechtigkeit ihn hindert, jemanden Schaden zuzufügen, Zulm zu machen. Er sagt, und das Wissen, das nützliche Wissen, das von dir genommen, das, womit dadurch, dass die Unwissenheit von dir weggenommen wird. Subhanallah. Und wie viele haben geredet und sie hatten kein Wissen? Und wir sind in einer Zeit, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns warnte. Er sagte, قِلَّةِ الْعُلَمَاء وَكَثْرَةُ الْجُهَلَاء. Er sagt, die Gelehrten, die Wissenden werden wenig und die Unwissenden werden viel. وَيَخْرُجُ عَلَيْهِمْ الْرُوَيْبِدَ. Und es kommt zu ihnen, die Leute, die nennen sich Ruwaybida. Dann sagen die Sahaba haben gesagt, wer sind die Ruwaybida, ja Rasulullah? Dann gesagt, die Leute, die kein Wissen haben und die führen die Leute und die reden, über, als ob sie Wissen hätten, sie gehen selber in die Irre und sie führen andere Leute in die Irre. Subhanallah. So hat uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam von ihnen gewarnt. Und Allah subhanahu sagt, هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Er sagt, sind denn die Leute, die Wissen haben, gleich wie die Leute, die kein Wissen haben? إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Und dann sagt er, darüber denken nur die Leute nach. Dieses Wort Ulul Albab habt ihr vielleicht mal gelesen. Bedeutet die Leute des Wissens. Also über diesen Vers, dass jemand, der Wissen hat und der jemand kein Wissen hat, denken nur Leute drüber nach, die Wissen sind. Hat jemand, der unwissend ist, sagt, ja, ich kenne das schon. Ich weiß das schon. Subhanallah. Und das Wissen, Subhanallah, das Wissen ist eine Sache, die bleibt. Du kannst dir noch so viel Vermögen aneignen, es wird vorübergehen. Und du wirst es mit dir nicht mitnehmen können. Und du wirst nicht schaffen, dass diese Sache bei dir bleibt. Sei es im Diesseits oder spätestens, wenn du tot bist, wirst du all das, was du dir angeeignet hast, nicht mitnehmen. Aber das Wissen kann da bleiben, als Nutzen. Weil wir kennen den Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn der Mensch stirbt, إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. Like wenn der Mensch stirbt, dann gehen seine Taten zu Ende. Also dem wird nichts mehr aufgeschrieben. Keine guten Taten, keine schlechten Taten. Wird nichts mehr aufgeschrieben. Außer von drei Sachen. Was? Sadaqatun jariya. Eine Sadaqa, die du gibst, die ständig bleibt. Zum Beispiel, du gibst 200-300 Euro und baust einen Brunnen in Somalien. Dieser Brunnen, solange dieser Brunnen da ist und die Leute davon trinken, werden dir diese guten Taten aufgeschrieben. Für jeden Schluck, für jedes Wasser, für jeden Nutzen, der daraus genommen wird, kriegst du die Belohnung. Er sagt, أَوَّلَدٌ صَالِحْ يَدْعُوا لَهُ. Oder ein rechtschaffener Sohn oder Kind, der für dich Dua macht. Ein rechtschaffener Sohn, der für dich Dua macht. أَوْ عِلْمٌ يَنْتَفِعُ بِهِ. Oder Wissen, von dem profitiert wird. Ja? Oder ein Wissen, von dem profitiert wird. Das heißt, du hast Bücher geschrieben, du hast Unterrichte gemacht, du hast Leuten etwas beigebracht, du hast Leuten Koran beigebracht, du hast Leuten ihre Aqida beigebracht, du hast Leuten beigebracht, auch wenn es das Kleinste ist, was du ihm beibringst, dieses Wissen, solange diese Person bleibt, solange dieses Wissen, das du weitergegeben hast, bleibt, werden deine guten Taten aufgeschrieben. Subhanallah. Schaut mal den Unterschied für jemanden, der Wissen hat und der kein Wissen hat. Subhanallah. Und jene, die Wissen haben, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und Allah subhanahu wa ta'ala ist Zeuge von ihnen, er sagt, Shahidallahu annahu la ilaha illahu. Er sagt, Allah bezeugt, dass keiner das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah. Und dann nimmt er die Leute des Wissens und die Engel mit. Er sagt, Shahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaika wa ulul ilm. Wa ulul ilm. Er sagt, Allah bezeugt es, dass keiner das Recht hat, angebetet zu werden. Oder Allah weiß es, dass keiner das Recht hat. Und die Engel wissen es und sie bezeugen es. Und wer noch? Ulul ilm. Er sagt, die Leute, die Wissen haben. Das heißt, Allah macht dich, die Leute, die Wissen haben, in eine Stufe mit den Engeln, subhanallah. Und er ehrt dich mit diesem Vers, wenn du Wissen hast, subhanallah. Das sind Sachen, die uns zum Nachdenken bringen sollten, subhanallah. Das sind Sachen, die wir überlegen sollten. Und wallahi, die Gelehrten haben Bücher geschrieben. Die Gelehrten haben stundenlange Vorträge gemacht über die Vorzüge des Wissens. Was ist Wissen? Was ist die Vorzüge des Wissens? Was ist der Unterschied von jemandem, der Wissen hat und der kein Wissen hat? Und wir könnten, auch wenn wir 3 Tage und 3 Nächte hier sitzen würden und über die Vorzüge des Wissens und den Unterschied zwischen jemandem, der Wissen hat und der nicht Wissen hat und die Vorzüge von jemandem, der sich Wissen aneignen will, besprechen würden, wallahi, wir würden nicht zu Ende kommen, denn die Vorzüge von einem Wissenden oder von demjenigen, der sich Wissen aneignen möchte, ist so gewaltig, dass die Gelehrten haben Bücher darüber geschrieben, die so dick sind, subhanallah. Die sind so dick, nur über Vorzüglichkeit des Wissens. Für jemanden, der hat Wissen und der Unterschied zwischen jemandem, der hat Wissen und kein Wissen. Subhanallah. Das sind die Vorzüge, die jemand bekommt, wenn er sich Wissen eignet. So, was sind nun die Vorzüge, wenn sich Leute, wie wir zusammenkommen und sie möchten Wissen sich aneignen? Was sind die Vorzüge von dieser Sache? Und auch über diese Angelegenheit gibt es sehr viel. Und ich werde ein paar kurze Sachen sagen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: "Ala unabbi'ukum bi khayri a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'aha fi darajatikum." Sagt, soll ich euch nicht berichten über eine Tat, die beste Tat ist und die die reinste Tat ist bei Allah und die euch um Stufen erhöht. وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ. Er sagt, es ist besser für euch als das Ausgeben von Gold und Papier, von Gold und Geld. Er sagt, وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْ عَدُوُّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقُهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ. Er sagt, und das ist besser, also wenn du aufs Schlachtfeld gehst und deinen Feind triffst und ihr bekämpft euch, ja, wem sein Kopf abschlacht. Er sagt, das ist besser als all diese Sachen zusammen. Qalu bala, die sagen, ja, sag uns, was ist besser? Er sagt, qala dhikrullahi ta'ala. Er sagt, das Erwähnen von Allah. Was, nur Dhikr machen? Ja, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nein, sich Wissen aneignen, darüber nachdenken was al wer Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und diese Sachen, diesen Tadabbur, ja, viele verstehen den Dhikr, deswegen sind viele in die Irre gegangen. Ja, viele Sekten, die haben gesagt, ah, Dhikr ist das Beste, خلاص, wir machen den ganzen Tag nur noch Dhikr. Nein, nein. Dhikr, Dhikrullah beinhaltet, dass du Wissen dir aneignest. Beinhaltet, dass du dir Wissen aneignest, subhanallah. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ما عمل آدمي عملا أنجى له من العذاب من ذكر الله تعالى. Er sagt, es gibt keine Tat, die der Sohn Adams, oder die der Mensch gemacht hat, das ihn von der Strafe bewahrt hat, außer das Gedenken Allah. Es wurde gesagt, قيل ولا الجهاد في سبيل الله. Sagen auch nicht Jihad, rette dich auch nicht Jihad. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن تضرب بسيفك حتى ينقطع. Außer du gehst und kämpfst und dein Schwert wird gebrochen und du stirbst dann. Aber nur das Rausgehen und Zurückkommen ist nicht besser als Dhikrullah, als das Erwähnen von Allah. Subhanallah, ihr müsst mal darüber nachdenken, dass diese Sache gewaltiger ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in Sahih Muslim, an Abi واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المجلس والناس معه إذ أقبل نفر ثلاث. Er sagt, als wir saßen, als der Prophet صلى الله عليه وسلم in einer Sitzung saß und dann kamen drei Leute. فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Zwei kamen zum Propheten صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. Und der eine ging nach hinten. Das heißt, die saßen so in einer Gruppe. Drei Leute kamen rein. Zwei kamen in die Nähe von dieser Gruppe von zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und einer ging nach hinten. Ja, einer ging nach hinten. قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فأرى فرجة في الحلقة فجلس فيه. Sie standen dann beim Propheten sallallahu alaihi wasallam. Was den einen angeht, der hat eine Lücke entdeckt hier. Hat, kann sich noch in die Nähe setzen, hat sich hingesetzt dann. Was den anderen angeht, der hat sich hinter ihn gesetzt. Der hat sich geschämt, hat sich hinter ihn gesetzt. Er sagt, was den dritten angeht, der hat sich nach hinten abgewendet, hat sich da hinten hingesetzt. فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ. Als das der Prophet sallallahu alaihi wasallam sah, hat er gesagt, Ala ukhbirukum an an-nafar ath-thalas. Soll ich euch nicht über drei Leute berichten? Amma ahadukum fa'awa ila Allah fa'awahu Allah. Sagt, der erste, was den ersten angeht, der wollte zu Allah oder der wollte Allah, so wollte Allah ihn. Sagt, wa amma al-akhir fastahya Allah minhu. Was den zweiten angeht, der hat sich geschämt, der hat sich hinter ihn gesetzt. So hat sich Allah auch vor ihm geschämt. Was den dritten angeht, der hat sich abgewendet, so hat sich Allah auch von ihm abgewendet. Das ist eine Sitzung, wenn du sitzt. Subhanallah. In Bukhari, in Muslim wird berichtet, an Abu Huraira radiallahu anhu, قال النبي صلى الله عليه وسلم, يقول الله تعالى, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ana inda dhanni abdi bi. Sagt, ich bin bei den Gedanken von meinen Dienern. Wa ana ma'ahu idha dhakarani. Und ich bin mit ihm, wenn er mich erwähnt. Fa in dhakarani fi nafsi, dhakartahu fi nafsi. Wenn er mich erwähnt, bei ihm selber, alleine, dann erwähne ich ihn alleine. Und wallahi, das ist schon Ehre genug. Wenn du Allah erwähnst, dass er deinen Namen ausspricht und sich bei sich selber erwähnt. Du brauchst nichts anderes. Subhanallah. Dann sagt er, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt, وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتَهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٌ مِنْهُ. Er sagt, und wenn er mich erwähnt in einer Gruppe, dann erwähne ich ihn in einer besseren Gruppe. Subhanallah. Wenn du hier sitzt und du erwähnst Allah, du bist hier für Allah, dann erwähnt Allah dich bei einer besseren Gruppe, bei deiner Gruppe von Engeln. Ja, da sitzen Jibril und Mikael und die Engel, die den Thron tragen und sagen, guck mal, mein Diener Fulan, mein Diener so und so, der sitzt da und erwähnt mich. Guck mal, ich erwähne ihn. Allah subhanahu wa ta'ala ist stolz auf dich, dass du ihn erwähnst. Subhanallah. Und dann sagt er, وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ فَتَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَعًا. Wenn er mir eine Handlänge entgegenkommt, komme ich ihm eine Armlänge entgegen. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا. Und wenn er mir eine Armlänge entgegenkommt, komme ich ihm eine Spannweite entgegen. وَإِن آتَانِ يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَ. Er sagt, wenn er zu mir laufen kommt, so eile ich zu ihm. Subhanallah. Das heißt, immer wenn du dir Wissen aneignest, immer wenn du Allah gedenkst, immer wenn du Allah näher kommst, so wisse, er kommt dir noch näher und er freut sich darüber. Subhanallah, Subhanallah, freut sich darüber, dass du Allah erwähnst. Wir sollten uns freuen, dass Allah uns erwähnt. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala freut sich und erwähnt dich bei den Engeln, weil du ihn erwähnst bei deinen Brüdern oder bei deinen Schwestern. Subhanallah. Subhanallah, liebe Schwester. In Muslim wird überliefert an Abu Huraira radiallahu an, قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, man naffasa an mu'minin kurbatun. Wir kennen diesen Hadith. Sagt, wer von einem Mu'min eine Sorge entfernt, so entfernt Allah subhanahu wa ta'ala eine Sorge von ihm und so weiter, bis es heißt, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Das hatten wir vorhin erwähnt. Wer einen Weg einschlägt, um Wissen sich anzueignen, wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm den Weg ins Paradies leicht machen. Oder ihm einen Weg einschlagen lassen, damit er leicht ins Paradies kommt. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, وَاجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ. Er sagt, kein Volk versammelt sich. Oder wenn sich ein Volk versammelt in einem Haus von den Häusern Allahs, يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ. Und sie erwähnen oder sie lesen das Buch Allahs. وَيَتَدَارَسُونَهُ. Und sie lernen das Buch oder sie lernen das Wissen. بَيْنَهُمْ. Unter ihnen. Außer was? Wenn sie das machen, was passiert dann? إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ. Dann kommt auf sie die Sakina, die Ruhe herab von Allah subhanahu wa ta'ala. وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ. Und sie werden umgeben von der Barmherzigkeit Allahs. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ. Und die Engel kommen und umkreisen dich. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt sie, die bei ihm sind, also er erwähnt euch, bei denen, die bei ihm sind, wie wir vorhin gesagt haben. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرَ بِهِ نَسَبُهُ. Er sagt, wer lahm ist in seinen Taten, wer diese Sache vernachlässigt, wer keine Ibadah macht, wer lahm ist in seinen Taten, dem nützt auch seine Herkunft nicht. Also du bist der König, du bist der Sohn des Königs, du bist ein Prinz, du bist ein Adliger. Selbst wenn du vom Stamme vom Propheten sallallahu alaihi wasallam wärst und du machst keine Taten, du eignest dir nicht Wissen hast, nützt dir nichts. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in Tabari, fi al-Mu'jam al-Kabir, sagt er, ma jalasa qawmun majlisan yadhkuruna Allah azza wa jalla fihi, fayaqumuna hatta yuqal. Er sagt, kein Volk sitzt zusammen und sie erwähnen Allah. Ja? Und dann, wenn sie fertig sind, stehen sie aus. Außer es wird zu ihnen gesagt, lahum qumu, also yuqalu lahum qumu qad ghafara Allahu lakum dhunubukum. Er sagt, steht auf, Allah subhanahu wa ta'ala hat euch eure Sünden vergeben. Also ihr sitzt, wenn wir fertig sind, ihr steht auf, dann sagen die Engel, als Botschafter von Allah, sagen zu euch, steht auf, euch wurden eure Sünden vergeben. Was noch? وَبُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ. Er sagt, und eure schlechten Taten wurden zu guten Taten umgewandelt. Warum? Nur weil du hier sitzt und ein paar Worte hörst von Allah subhanahu wa ta'ala. Nur, dass du ein paar Sachen kriegst, auf das dich dein Iman steigt, dass du Allah subhanahu wa ta'ala näher kommen kannst. Subhanallah. Nur deswegen werden dir deine Sünden vergeben. Und hier sind dabei gemeint, du musst unterscheiden, die kleinen Sünden. Weil große Sünden brauchen immer Taube. Ja? Große Sünden brauchen immer Taube. Aber deine kleinen Sünden. Und deine schlechten Taten wurden in gute Taten umgewandelt. Und der Hadith ist sahih. Ja? Subhanallah. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einem langen Hadith. Und der Hadith, inshallah, abschließend zu dieser Vorzüglichkeit des Sitzens, ist gewaltig. Subhanallah. Von Abu Huraira berichtet, er sagt, Inna lillahi malaika. Allah subhanahu wa ta'ala hat Engel. Yatufuna fit turuk. Sie gehen in den Straßen herum. Yaltamisuna ahla dhikr. Sie suchen nach, sie sehnen sich nach Leuten, nach Sitzungen von Wissen. Fa'idha wajadu qawman yadhkuruna Allah. Und wenn sie ein Volk finden oder eine Gruppe finden, die Allah subhanahu wa ta'ala erwähnen, tanadaw halummu ila hajatikum. Sie rufen, kommt zu dem, was ihr wollt, zu dem, was ihr braucht. Wen? Die rufen die anderen Engel. Also kommt, hier gibt's was. Das, was ihr sucht, Leute, die Allah erwähnen, hier gibt's was. Qala, dann sagt er, fayahuffunahum biajnihatihim ila as-sama'i ad-dunya. Und sie umkreisen sie und umrunden sie mit ihren Flügeln bis zum ersten Himmel. Das heißt, wir sitzen hier so im Kreis und die Engel kommen in diesen Kreis und umkreisen jeder, noch weitere, ein, zweiter, dritter, vierter, fünfter, siebter, hundertste Engel, bis wir eine sozusagen Verbindung zum Himmel haben durch diese Engel. Subhanallah. Dann sagt er, qala fayas'aluhum rabbuhum. Er sagt, dann fragt ihr Herr sie. Allah fragt die Engel. وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ. Und natürlich, Allah subhanahu wa ta'ala weiß mehr als sie, besser als sie. مَا يَقُولُ عِبَادِي. Was sagen meine Diener? Wir sitzen hier, und die Engel hoch. Und dann Allah subhanahu wa ta'ala sagt, was sagen meine Diener? قَالُوا. Sie sagen, يَقُولُونَ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيَحْمِدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ. Er sagt, sie preisen dich, sie sprechen dich frei von Fehler. Sie lobpreisen dich, sie sagen, dass du der Größte bist. Sie sagen, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Und sie rühmen dich. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Hal ra'awni, haben sie mich denn gesehen? Sie sagen, La wallahi ma ra'auk. Sie sagen, nein, bei Allah, sie haben dich nicht gesehen. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي. Wie wäre es, wenn sie mich gesehen hätten? قَالَ يَقُولُونَ. Sie sagen dann, لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيدًا وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا. Er sagt, wenn sie dich gesehen hätten, die Engel sagen zu Allah, wenn sie dich gesehen hätten, wer? Die Leute, die hier sitzen und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnen. Er sagt, wenn sie dich gesehen hätten, كانوا أشد لك عبادة, dann würden sie noch heftiger in ihrer Ibadah sein, noch stärker in ihrer Ibadah sein. وأشد لك تمجيدا, und dich noch mehr rühmen, nicht noch mehr lobpreisen, dich noch mehr ehren. وأكثر لك تسبيحا, und dich noch mehr lobpreisen, noch mehr erwähnen. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فما يسألوني. Was wollen sie von mir? Was fragen sie mich? Dann sagen sie, يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةِ. Sie fragen dich nach Jannah, nach dem Paradies. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَهَلْ رَأَوْهَا. Haben sie denn die Jannah gesehen, das Paradies gesehen? Die Engel sagen, لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا. بارك الله فيك. Sie sagen, nein, bei Allah, oh mein Herr, sie haben die Jannah nicht gesehen. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا. Was wäre, wie wäre es, wenn sie das Paradies gesehen hätten? Sie sagen, لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْسًا. Wenn sie sie gesehen hätten, dann würden sie sich noch mehr darum bemühen, dahin zu kommen. وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا. Und sie werden noch mehr das Paradies wollen, noch heftiger das Paradies wollen. وَأَعْذَمَ فِيهَا رَغْبَةً. Und sie würden, ihr Wunsch da, zum Paradies wäre gewaltiger und größer. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala und fragt die Engel, فَبِمَا يَتَعَوَّذُونَ. Und vor was suchen sie Zuflucht? Und diese Fragen, subhanallah, ihr müsst mal überlegen, diese Fragen zeigen, dass Allah subhanahu wa ta'ala natürlich besser weiß als die Engel, weil die Engel haben nicht gesagt, ja, die fragen nicht nach etwas oder die suchen nach Zuflucht. Allah subhanahu wa ta'ala hat sie gefragt. Allah subhanahu wa ta'ala hat zu ihnen gesagt, vor was suchen sie Zuflucht? Sie sagen, minan nar, vor dem Feuer. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَهَلْ رَأَوْهَا. Haben sie es gesehen? Dann sagen die Engel, لَا وَاللَّهِ مَا رَأَوْهَا. Nein, bei Allah, sie haben es nicht gesehen. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا. Wie wäre es, wenn sie das Feuer gesehen hätten? Dann sagen die Engel, لَوْرَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا. Wenn sie es gesehen hätten, dann würden sie noch viel heftiger davor wegrennen. وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً. Und sie würden sich noch gewaltiger davor fürchten. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu den Engeln, und hat mal zu, er sagt, فَأُشْهِدُكُمْ. Und ich bezeuge euch, oder ich nehme euch als Zeugen, أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ. Ja Allah, sagt, dass ich nehme euch zu Zeugen, dass ich ihnen ihre Sünden vergeben habe. Er nimmt die Engel als Zeugen, dass ich ihnen vergeben habe. Er sagt, dass er ihnen vergeben hat. Dann sagt, قَالَ. Dann sagt, يَقُولُ مَلَكُمْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ. Dann sagt ein Engel von den Engeln, فِيهِمْ فُلَانٌ. Er sagt, unter ihnen ist einer, لَيْسَ مِنْهُمْ. Er sagt, er ist nicht von ihnen. إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ. Sagt, der ist gekommen, um etwas zu wollen. Der wollte nur irgendwas. Der wollte gar nicht gekommen und sitzen. Und der wollte nicht diese erwähnen, Allah. Ha? Da sagt ein Engel, der gehört gar nicht dazu. Der hat sich nur hier so rein verirrt. Oder der wollte nur eine Angelegenheit. Der wollte was kaufen oder der wollte was fragen. Der wollte vielleicht Geld zurückhaben von einem. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Er sagt, er sitzt mit ihnen und sie trifft kein Schaden. Das heißt, ihm ist auch vergeben worden. Der ist gar nicht dazugekommen, weil er da sitzen wollte. Nur weil er ist gekommen wegen einer Angelegenheit. Er wollte dich fragen, ja, Abdul Hakim, kannst du mir ein bisschen Geld leihen? Ja? Nur deswegen ist er gekommen. Aber Allah hat ihm trotzdem verziehen, weil diese Sitzungen gewaltig sind. Subhanallah. Und in einer anderen Überlieferung in Muslim, dann sagt der Engel, Rabbi fihim fulan abdul khatta. Er sagt, oh mein Herr, unter ihnen ist ein Mann, der ist falsch. Der macht Fehler, der ist versehentlich hergekommen. Innama marra fajalasa ma'hum. Der hat sich versehentlich herein verirrt und hat sich dann dazu gesetzt. Der wollte gar nicht hierher. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, walahu ghafartu. Und ihm habe ich auch vergeben sozusagen. Humul qawmu la yashqa bihim jalisam. Denn sie sind ein Volk, wenn sie sozusagen zusammenkommen, dann schadet ihnen das nicht. Das heißt, wenn wir hier sitzen und einer kommt und verirrt sich herein, was bedeutet, schadet ihm nicht? Es nützt ihm. Auch wenn er sich verirrt hat hier rein, auch wenn er gar nicht kommen wollte, diese Worte, die er gehört hat, vielleicht verändern sein Herz. Deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm vergeben auch. Subhanallah. Subhanallah, liebe Geschwister. Und wie gesagt, über die Gewaltigkeit der Sitzungen und die Vorzüglichkeit, das Wissen anzueignen, ist riesig. Aber jetzt mal zu unserem eigentlichen Thema. Ich denke, das war ein kleiner Ansporn, um sich Wissen anzueignen. Und denn unser Thema ist eigentlich Aqidah. Jetzt, was ist Aqidah? Wir hören sehr oft Aqidah mit Tawhid und Minhaj und Manhaj. Und diese Sachen hören wir zusammen. Was ist der Unterschied? Was ist überhaupt Aqidah? Muss ich das lernen? Gehört das in die Religion? Ist das wichtig? Subhanallah. Ich sage euch, Aqidah ist das Wichtigste, was ein Muslim lernen muss. Denn ohne die Aqidah sind all deine Taten, ohne die richtige Aqidah, sind all deine Taten wertlos. Das heißt, alles, was du tust, brauchst du gar nicht tun, dann sind sie wertlos, weil deine Aqidah ist falsch. Jetzt lasst uns mal zusammen lernen, was bedeutet Aqidah überhaupt. In Lisan al-Arab, in so einem Wörterbuch, heißt erstmal sprachlich gesehen, was bedeutet sprachlich gesehen Aqidah? Er sagt, huwa rabt, es ist die Verbindung. Wa shaddu bi quwwa, und das feste Ziehen. Wa minhu al-ihkam wal-ibrar. Er sagt, und davon ist die Festigkeit und die Bestätigung. Wa al-tamasuk wal-murasa. Er sagt, und das Festhalten und das Fest und das Feste zufügen oder das Zusammenfügen. وَالْإِثْبَاتُ وَالْتَوَثُّقُ. Er sagt, um der Beweis und die Festigkeit. Das als sprachlich gesehen. Nur sprachlich. Allgemein, nicht islamisch, allgemein, was bedeutet Aqidah? Er sagt, يَطْلُقُ عَلَى er sagt, الْإِيمَانُ الْجَازِمُ, der feste Glaube, وَالْحُكْمُ الْقَطْعِ, und das festgesetzte Urteil, الذي لا يتطرق إليه الشك لدى المعتقد. Er sagt, der feste Glaube oder die feste Überzeugung, dass der Zweifel bei einem nichts ausschließen kann. Die Sache ist bei dir fest. Du hast gar keine Zweifel darüber. Und das ist وهذا معنى العقيدة في الاصطلاح. Und das ist die allgemeine Bedeutung. Das heißt, wenn du eine Sache glaubst und du bist fest davon überzeugt und es gibt keinen Zweifel in deinem Herzen darüber, dann ist das Aqida, allgemein. Allgemein. Ja? Und dann sagt er weiter, unwichtig, ob es Aqida, deine Aqida richtig oder falsch ist. Ja? Oder ob diese Überzeugung richtig oder falsch ist. Aqida ist also deine feste Überzeugung, ein festes Urteil, was du über eine Angelegenheit hast, worüber es keinen Zweifel in deiner Überzeugung gibt. Worüber es keinen Zweifel in deiner Überzeugung gibt. Beispiel. Das Wasser ist klar, oder? Das Wasser hier. Wir haben Wasser. Die Farbe blau ist blau, oder? Ja? Nur mal zum Nachdenken. Die Farbe blau ist blau. Kommt jemand und sagt, blau ist grün? Nein. Das heißt, diese Sache, dass du das fest weißt, du bist davon hundertprozentig überzeugt und es gibt keinen Zweifel darüber, dass die Farbe blau grün wäre. Ja? Das ist Aqida. Nur zum Verständnis. Das ist Aqida. Ein Stuhl ist ein Stuhl, kein Auto. Das ist Aqida. Ja, im allgemeinen Sinne. Im allgemeinen Sinn. Natürlich kann einer sagen, ja, nee, das Wasser ist nicht klar, sondern ist dreckig, obwohl er das klar sieht. Ja? Und er ist davon fest überzeugt. Oder einer sagt, blau ist grün und er ist davon fest überzeugt. Ist auch Aqida. Aber eine falsche Aqida. Wie gesagt, Aqida ist eine feste Überzeugung, ein fester Beweis, ein festes Urteil, in dem es kein Zweifel gibt in deiner Überzeugung. Subhanallah. Das ist allgemein Aqida, sprachlich gesehen und allgemein terminologisch gesehen. Ja? Und es gibt noch andere Bücher, die sagen zum Beispiel Minhu al-Yaqin wal-Jazm, von ihm ist Gewissheit und die Bestimmung, also von Aqida, gehört auch da rein, sagen sie. Oder die sagen Aqida ist Uqdatul Yamin wal-Nikah, der Vertrag, diese Aqida kannst du nehmen, kommt von Aqada sowieso, Aqada yuaqidu, etwas vertraglich machen, festmachen, festschnüren, festbinden. Und die sagen, davon ist auch, dazu gehört auch der Ehevertrag. Ja, wenn du einen Vertrag machst, dann fällt das unter diese Kategorie. Wenn du einen Schwur abgibst, eine eidesstaatliche Erklärung machst. Das gehört alles zu diesem wörtlichen, terminologischen Begriff. Jetzt, was bedeutet aber Aqida islamisch gesehen? Ja, was beinhaltet Aqida und was ist der Unterschied eben zwischen Tawhid und Manhaj und so weiter? Es heißt in Mabahith fi Aqida Ahli Sunnah wal Jama'a, es gibt ein Buch, das heißt so. Es heißt, er sagt, hier al-Imanul Jazim Billah. Also Aqida ist der feste Glaube, die feste Überzeugung. Und man muss eine Sache muss ich feststellen. Es gibt im Deutschen, weil man sagt mir ja, Glaube heißt doch nicht Sicherheit. Nein, nein. Glaube heißt, auch im Deutschen, wenn du im Wörterbuch gehst, in Duden gehst, hat zwei Bedeutungen. Einmal, ich glaube, das ist so, also ich bin mir nicht sicher. Und einmal, ich glaube, das ist so, denn ich bin überzeugt davon. Auch im Deutschen hat es beide Bedeutungen. Also nicht, dass jemand kommt und sagt, ja, Glaube ist ja sowieso keine Sache. Nein, nein, es gibt Glaube und Glaube. Eine Glaube ist, ich glaube, das ist so, könnte so sein. Das andere ist, ich weiß, dass es so ist. Und das ist es. Er sagt, der feste Glaube in Allah. وَمَا يَجِبُ لَهُ فِي أُلُوهِيَتِهِ وَرُبُوبِيَتِهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ Er sagt, und was davon zur Pflicht wird, von der Herrschaft, von der Anbetung, von seinen Namen und Eigenschaften. Und was gehört noch zu Aqida? وَالْإِمَانُ بِمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُولِهِ وَالْيَوْمُ الْآخِرِ وَالْقَدِرِ خَيْرِهِ وَشَرِهِ Und der Glaube an die Engel, an die Bücher, an seine Gesandte, an den jüngsten Tag und an das Schicksal, das Gute und das Schlechte davon. Das gehört alles wohin? In die Aqida. Ha? Das gehört wohin? In die Aqida. وَبِكُلِّ مَا جَاءَتْ بِهِ النُّسُوسُ صَحِيحًا مِنْ أُسُولِ الدِّينِ Und alles, was gekommen ist von den Grundlagen der Religion, von authentischer Überlieferung, وَأُمُورُ الْغَيْبِ Und die Angelegenheit des Verborgenen, وَأُمُورُ الْغَيْبِ und die Benachrichtigung darüber, وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ السَّلَفُ السَّالِحُ, und worüber die frommen Vorfahren ein Ijma getroffen haben, in Grundlagen. Ja? Und وَالتَّسْلِيمُ لِلَّهِ تَعَالَى فِي الْحُكْمِ وَالْأَمْرِ وَالْقَدْرِ وَالشَّرْحِ. Was gehört noch zur Akhida? Und das sich ergeben zu Allah, in was? In seinem Urteil, in seinem Schiedsspruch, in seinem Urteil, in seiner Entscheidung, in seiner Angelegenheit, in dem Schicksal, das er dir bestimmt hat, und in dem Gesetz, das er für dich gegeben hat. Was gehört noch zu Aqida? Wali Rasulihi sallallahu alaihi wasallam bitta'a wa tahkim wa ittiba'. Er sagt, und was noch zu Aqida gehört, ist, dass du dem Gesandten Allahs folgst. Ja? Dass du ihn als Schiedsrichter nimmst, sozusagen. In einem Hukum, in einem Urteil, und dass du ihm gegenüber gehorsam bist. Das alles ist was? Aqida. Das alles zusammen ist Aqida. Also nicht nur Allah subhanahu wa ta'ala anbieten, sondern diese ganzen Sachen, Glaube an die Engel, Glaube an das Verborgene, Glaube an die Bücher, Glaube an, das alles ist Aqida. Das alles und noch viel mehr, diese Grundlagen. Das ist auch alles, auch jede Botschaft, von der wir nicht wissen, zum Beispiel Vorzeichen der Stunde. Ja? Wir wissen nicht, ob das noch eintrifft. Ja? Aber wir glauben daran, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat, das gehört auch zu Aqida. Subhanallah. Und so ähnlich wurde es auch in Al-Wajiz fil Aqida des Salaf al-Salih beschrieben, dass auch das Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala, an seine Herrschaft und Kategorien, Engel, Glaube und so weiter, ist dasselbe. Subhanallah. Und als Aqida, weil man hört doch die Aqida von Ahl Sunnah wal Jama'a. Was ist damit gemeint? Also Aqida kann man eigentlich wörtlich übersetzen mit Glaubensgrundlage. Ja? Glaubensfundament. Ja? Aqida Salaf al-Salih beinhaltet eigentlich nur, das ist die Glaubensgrundlage von den Sahaba, Tabi'in und Atba Tabi'in, sagen die Gelehrten. Also diese drei Generationen werden als Salaf und Salih bezeichnet. Und nebenbei, keiner von uns kann ein Salaf sein, weil wenn, dann überhaupt sind wir Khalaf. Ja, Salaf ist jemand, der vorausgegangen ist, der ist schon fertig, der ist schon gestorben. Ja? Und Khalaf ist der nach ihm gekommen ist. Nur mal als ein Unterschied. Und Allah subhanahu wa ta'ala benutzt das Wort Salaf auch im Koran. Nicht, dass man denkt jetzt hier, dieses Wort ist grauenhaft. Bedeutet einfach nur vorausgegangen. Ja, Aqida Salaf al-Salih, die Aqida von den frommen, rechtschaffenen Vorfahren, war die Aqida, die Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat und der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns beigebracht hat. Jetzt Aqida, jetzt habt ihr, glaube ich, verstanden, wie wichtig Aqida ist. Aqida ist mindestens so wichtig, oder wenn nicht sogar wichtiger, wenn du ein Haus bauen willst, und du baust die Grundpfeiler dazu. Ja, du hast Grundpfeiler, du hast Säulen und darauf baust du dein Haus. Das heißt, wenn du keine Grundlage hast auch für dein Haus, dann wirst du niemals ein Haus bauen können. Oder wenn du ein Haus baust, was passiert? Es stürzt ein, weil du hast keine feste Grundlage. Du hast keine feste Grundlage. Und es gibt ein Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam den starken Gläubigen mit der Palme vergleicht. Mit der Palme vergleicht. Er sagt, der starke Gläubige ist wie eine Palme. Ja? Und ich will nicht ganz darauf eingehen, sondern nur auf einen Teil. Die Gelehrten haben gesagt, die Palme ist die Pflanze mit der längsten Wurzel. Sie geht ganz tief in die Erde. Guck mal, wo wachsen die Palmen? In der Wüste. Gibt es da Wasser? Nein, aber wo gibt es Wasser? Ganz tief in die Erde gibt es trotzdem Wasser. Sehr, sehr tief. Jetzt geh und versuch mal eine Palme zu schütteln. Und schüttel mal einen Apfelbaum. Ja, ein Apfelbaum, du schüttelst, fällt gleich Sachen runter und kannst du ganz leicht schütteln. Eine Palme, ihre Aqida, ihre Grundlage ist so tief und fest und stark, die kannst du nicht schütteln. Ja. Nur mal zu zeigen, wie wichtig das ist, die Aqida, um zu vergleichen, weil manche sagen, ja, warum soll ich Aqida lernen, ist das überhaupt wichtig? Immer. Und immer wird Aqida und Tawhid unterrichtet. Ja. Um nur mal zu sagen, wie wichtig das ist, Aqida, ja, war diese Erklärung mit dem Haus, subhanallah. Und was gehört zu Aqida eigentlich? Was gehört noch zu Aqida? Also zu Aqida, wir haben gehört, jetzt gehören diese Glaube an dies und das. Das heißt, Tawhid, was bedeutet ein Gottglaube, gehört unter die Kategorie von Aqidah. Und es ist nur ein Teil von Aqidah. Ha? Dass du die drei Kategorien von Tawhid lernst, dass du über Allah subhanahu wa ta'ala seine Namen und Eigenschaften lernst, ist nur ein Teil von Aqidah. Zu ihm gehört auch der Glaube, Al-Iman und Islam, Al-Ghaybiyat, die verborgenen Sachen, das Prophetentum, die Bestimmung und so weiter. Diese Sachen. Aber man lernt halt erstens, wenn man Aqidah lernt, Tawhid. Das ist das Wichtigste. Dass du lernst, wer ist dein Schöpfer? Warum bist du hier? Was ist deine Aufgabe? Und nicht nur das, das ist nur eine Einführung. Ja, sozusagen, dass du deinen Sinn im Leben findest, ist nur eine Einführung. Sondern, dass du wirklich verstehst, dass es Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Ja, dass du davon fest überzeugt bist, dass er dich nicht im Stich gelassen hat, dass er dir jemanden gesandt hat. Das ist Aqidah. Dass er Allah subhanahu wa ta'ala dir eine Leitung gegeben hat, eine Führung gegeben hat. Das gehört alles zu Aqidah. Dass wir das lernen. Dass wir auch lernen, kann ich zum Beispiel sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat die und die Eigenschaft und ich kann die Eigenschaft auch haben. Zum Beispiel, Allah ist allhörend. Ist jemand allhörend? Und die Menschen sind nicht allhörend. Aber wir hören auch. Also, wir haben ähnliche Eigenschaften. Wir haben ähnliche Eigenschaften, aber Allah subhanahu wa ta'ala's Eigenschaften sind anders. Das sind Sachen, die wir inshallah durchnehmen werden. Namen und Eigenschaften. Kann ich die Namen und Eigenschaften von Allah auf den Menschen zuschreiben? Oder kann ich die Eigenschaften von Menschen auf Allah subhanahu wa ta'ala zuschreiben? Diese Sachen sind Sachen, die wir inshallah in Aqidah, in Tawhid lernen werden. Und Tawhid ist eben der ein Gottglaube, dass man Allah subhanahu wa ta'ala eins macht, dass man ihm nichts beigesellt, in seiner Herrschaft, in der Anbetung, in Namen und Eigenschaften und so weiter. Diese Sache werden wir inshallah nächste Woche anfangen. Und man hört auch oft mit Aqidah und Tawhid den Begriff Manhaj. Manhaj ist nichts anderes wie der Weg des Verständnisses sozusagen. Wie man diese Aqidah, diesen Tawhid, wie man diese Aqidah versteht. Jetzt Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wisse, Allah ist nur einer. Ja. Wie verstehe ich diesen Vers? Verstehe ich es, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns das erklärt hat? Oder wie du denkst, es zu verstehen? Ja. Das ist eine wichtige Sache, weil viele denken, ja, viele sind so in diese Sache von Christen abgedriftet. Und sagen, ja, ich nehme den Koran so, wie es mir passt. Ich verstehe das anders. Ich denke anders darüber. Du hast nicht anders darüber nachzudenken, wenn Allah und sein Gesandter darüber bestimmt haben. Ja. Wenn Allah sagt, er ist einer, kannst du nicht kommen und sagen, ja, er ist zwei, drei. Ja? Wenn Allah sagt, nur er kennt das Verborgene, kannst du nicht sagen, ja, mein Scheich kennt auch das Verborgene. Ja? Oder mein Scheich hat mir gesagt, dass er das Verborgene kennt. Nicht du weißt, sondern du hast gesagt. Nein, solche Sachen gehören alles unter die Aqidah. Subhanallah. Diese Sachen sind sehr, sehr wichtig zu lernen, inshallah. Und nächste Woche, bi'idhnillahi ta'ala, werden wir mit Tawhid anfangen. Ja? Was ist Tawhid? Was ist der Nutzen von Tawhid? Was sind die Vorzüglichkeiten von Tawhid? Kategorien von Tawhid? Und dann geht es inshallah los. Wir werden bestimmte Bücher durchnehmen von großen Gelehrten. Kleine Bücher und dann groß. Bi'idhnillahi ta'ala. Auf dass wir unsere Aqidah richtig lernen. Und die Taten, die wir tun, nicht umsonst sind. Das war es inshallah für heute mit der Einführung. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.